zum Darmstadt-Impuls. Jetzt alles gut. Super. Möchtest du anfangen? Schon wieder? Wieso schon wieder? Hallo? Wie haben wir denn? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir angefangen haben. Ich weiß das alles gar nicht mehr. Wie ging das denn nochmal? Außerdem hast du immer angefangen, weil ich gesagt habe, ich mag nicht mehr anfangen, weil ich kann nicht mehr anfangen. Hast du gesehen, dass ich übrigens so eine eigene neue Tasse habe? Ich habe eine neue Tasse. Oh, die ist ja voll langweilig. Die ist voll langweilig. Ja, da sind ja keine peinlichen Kuschelschafe drauf, nix. Das ist korrekt. Die ist aus Edelstahl. Ja, das sehe ich. Das ist großartig. So eine Isoliertasse. Ja. Ja. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls. Hier ist wieder Alanis Hanno und endlich mal wieder nicht mehr alleine. Juhu! Hallo Fesra, du hast mich ja schön alleine gelassen auf der Gamescom. Herzlichen Dank dafür. Ja, gerne. Das war, Absicht. Könnte man fast. Ja, gut. Aber dafür habe ich es ganz gut gemeistert. Finde ich. Ja, finde ich auch. Also, rein formal, ja, großartig. Ah ja, wollen wir gleich einsteigen in die Kritik? Direkt mal. Direkt rein. Hört man's? Ich bin noch ein bisschen verschleimt. Ja, genau. Macht nix. Links, rechts. Oh Gott. Oben, unten. Ja. Ja, das war doch die Hauptkritik. Das war die einzige Kritik im Üblichen. Ansonsten wurden ja andere Leute gebasht, nämlich meine Interviewpartner und nicht ich, was ich sehr lustig fand. Aber gut. Ja, du. Ja, der kann und so. Ja. Wobei du schon... mal unseren lieben Abschaltimpuls-Hörern erzählen, warum du mich so schnöde verlassen hast? Ich war außer Landes. Du bist außer Landes verwiesen worden, genau. Wurde weggeschickt. Wurde weggeschickt, ja. Das war echt ein bisschen schade. Das soll mit Elli auf die Gamescom? Nee. So geht das nicht. Da gehst du mal schnell weg. Da gehst du mal schnell weg, ja, genau. Und schon stand ich alleine da. Weil natürlich müssen wir die Fahne des Tower Talks auf der Gamescom hochhalten. Ja. Alleine schon für den Martin, Leute, ist doch logisch. Ja. Ausschließlich für den Martin, würde ich sagen. Ja. Aber bei Martin fiel mir da nichts mehr ein. Das war sehr schön. Ja, Leute, also ich bin schön zur Gamescom gefahren, ganz alleine, keiner war da. Dieses Mal keine Probleme wegen der netten Frau Meister, hatte ich alles erzählt, Presseausweise läuft. Meine neue Freundin bei der Presseabteilung von der Kölnmesse. Ja. Ja. Und, hättest du den Aufwand gar nicht treiben. Nee, aber super. War gut, war super. Ja, nächstes Jahr. Für nächstes Jahr läuft alles total smooth. Sagst du. Nehm dich beim Wort. Ja. Nächstes Jahr organisiert. Ich habe jetzt die Connections. Aber da können wir natürlich, ja, zu den Connections kommen wir gleich nochmal. Ja. Ja, und da war ja das erste Interview gleich mit der Ree. Hast du das gehört? Nein, ich habe die komplette Tower Talk Geschichte noch nicht hören können. Oh. Wollte es tun, ich habe es nicht geschafft. Ja. Haben einige weitere Aufgaben und Filme leider auch noch dazwischen. Die ich dann Real Life nach... an sich. Ja, es war irgendwie alles ein bisschen. Ich war ja krank, oder bin immer noch ein bisschen krank. Ja. Und, mir geht es jetzt also mittlerweile schon wesentlich besser. Ich habe ja die ersten Tage ging ja gar nichts. Da habe ich einfach nur mich so zwischen Bett und Sofa gependelt und habe dann mir überlegt, wo ich als erstes schlafe. Und wenn ich dann auf der einen Gelegenheit ausgeschlafen hatte, habe ich mich in die andere Gelegenheit gelegt und habe weiter geschlafen. Ja. Das war alles nicht so prickelnd. Und da hatte ich dann auch keinen Nerv und gar nichts. Nee, das kann ich verstehen. Wir haben ja direkt nach der Gamescom dann gesprochen. Also das heißt, ich habe gesprochen und du hast gekrächzt. Genau. Das war ein relativ kurzes Gespräch an sich, weil ich dann auch nicht weiter monologisieren wollte. Wobei ich an diesem Tag, glaube ich, genauso viel geredet habe wie in der darauffolgenden Woche. Insgesamt. Ja. Also da ging echt gar nichts. Naja, Schätzelein, aber nun bist du ja wieder auf Nun dem bin ich Wege wieder der Besserung. auf dem Weg. Ja, so ist das richtig. Ja, Gulgi hatte sich ja noch beschwert, dass wir so lange nichts mehr gemacht haben, aber ich hatte das ja schon auf dem Gamecom-Abschaltimpuls gesagt. Erst war ich sehr lange sehr böse krank, über einen Monat, und dann durfte ich ganz viel arbeiten, eben weil ich vorher so lange krank gewesen bin und weil das glücklicherweise keiner von meinen Kollegen übernommen hat. Also das für mich arbeiten. Das tun sie nie. Nein, das ist richtig. Nein. Oh nein. Es Ja, wäre ja auch jedenfalls, zu einfach. um wieder zurück zur Gamescom zu kommen, kam dann ja morgens früh gleich, der Martin war ja erstmal total überrascht, dass ich schon da bin, also um 9. Und ich so, ja, ihr habt jetzt Pressekonferenz und deswegen bin ich schon hier. Er will Und dann so sagte er zu mir, ja, öffentlich. stimmt, die hatte dir gesagt, du kannst morgens mit Rhee ein Interview führen. Und er hätte aber irgendwie nicht gedacht, dass ich morgens, also so früh komme. Martin ist ja eher so 11 Uhr, wissen wir ja, easy, ne? Das Und ich ist so, für ihn schon arg früh, ja. ja. War irgendwie total überrascht. Ja, gut. Und dann habe ich gesagt, ja, erstmal Pressekonferenz und dann Rhee. Und dann bin ich ja mit Rhee draußen auf die Muscheln gegangen, du weißt. Oben Muschel ist hinten. super. Sehr schön. Und dann das super Spitzeninterview. Also von Rhee kann ich nur schwärmen. Das ist so eine tolle Frau. Bin ich jetzt auch Fan von. Du erinnerst dich an Lia, Game Designerin. Und die Rhee ist ähnlich. Von der Energie her und von der Ausstrahlung her total klasse. Und sie teilt sich halt gerne mit über Lore-Sachen. Und jetzt wissen wir alles, alle Fragen bin ich losgeworden. Ich bin total happy. Hast du auch alle Antworten gekriegt? Das ist ja die viel wichtigere Nee, Frage. eine nicht, eine nicht. Die wollte sie mir nicht beantworten. Und zwar, ob wir erfahren oder ob wir nochmal was von Livia und dem Zepter von Orr sehen. Ja. Und da sagte sie, nee, könnte sie nichts zu sagen und so. Können oder dürfen? Ja, No the dürfen, ne? difference. Ja, it's a difference. Dürfen. Dürfen. Dann ist doch alles gesagt. Dann ist eigentlich alles gesagt, ja, genau. Ja. So, und Das ist das eigentlich die war denn. schlechteste Antwort, die du als Firma sozusagen geben kannst. Du kannst das Schlechteste, was du machen kannst, ist deinen Mitarbeitern sagen, das darfst du nicht sagen. Sage auch so, dass du das nicht sagen darfst. Weil damit ist eigentlich alles klar. Ja, aber wie? Das Wie ist ja unklar. Und das ist doch das eigentlich Spannende. Findest du? Jo. Ich finde so ein Nichts-Sagen, also wirklich nichts. Einfach das Thema komplett. Du stellst die Frage und ich stelle mich hin und lächle, sage nächste Frage. Dann kommt, Ja, weißt war du, das doch blöd. Oh, Entschuldigung. ach naja. Ich musste mal gehen, Entschuldigung, ihr Lieben. Es ist jetzt nicht irgendwie 23 Uhr, aber ich bin trotzdem müde. Petra ist so spannend. Da kann man ruhig mal gehen. Ist Ach okay. ja, wir hören ja wieder auf dem Beziehungsohr, herrlich. Ich? Ja, Richtig? Ich? Nach richtig, deinen richtig. Spitzen, die du da losgelassen hast, die Welche mir alle Spitzen denn? nicht entgangen sind, ne? Welche Spitzen denn? Auf welche Spitzen denn? Sammler-T-Shirt? Zum Beispiel. Ja gut, da habe ich hinterher auch noch dreckig gelacht, das gebe ich zu. Ah, Ja. guck mal. Aber ansonsten, hey, komm. Ich habe auch ganz lieb immer gejammert, dass du nicht dabei warst und dass ich dich vermisse. Ja, das war sehr, das war angemessen, ja. Angemessen. Ja, sehr gut. Hervorragend. Dann habe ich ja John Peters nicht gekriegt. Und zwar, weil John Peters nicht wollte. Das war irgendwie sehr strange. Ich hatte John Peters mal auf einer Pressekonferenz gesehen und fand, da kam er total sympathisch rüber und dachte, das ist super, den möchtest du gerne interviewen, der ist PvPler. Habe ich zu Martin gesagt, ich möchte gerne den John Peters interviewen. Sagt er, ja, nee, ist kein Problem, wir gehen gleich mal hinten in die PvP-Area und gucken mal. Und dann standen da mehrere Mitarbeiter zusammen von ArenaNet, unter anderem John Peters. Und Martin meinte, hier ist eine Frau, die möchte gerne dich, John, interviewen zum Thema PvP. Und John so, ach nö. Er also irgendwie, es kam jedenfalls relativ klar rüber, dass er nicht wollte. Und ich so, Jungs, irgendjemand muss jetzt hier mal ein Interview zum PvP machen, wir können doch rausgehen. Und John meinte dann noch, er wäre gerade draußen gewesen. Ich dachte, okay, was machen wir jetzt hier, Arschloch, oder was ist das? Aber dann, und da muss ich ehrlich sagen, das war eigentlich viel besser. Dann hat sich ja Izzy Cartwright sofort bereit erklärt, einzuspringen. Und Izzy-Fan bin ich jetzt auch. Da stehst du aber mit alleine da. Wieso? Glaube ich, oder? Ist das nicht mehr so? Also Izzy war doch früher immer der Arsch. Ja, aber das muss ich jetzt Meinung revidieren. Nein, nein, ich habe nicht von dir gesprochen, ich sprach von dem Rest der Community. Es kann sein, aber Izzy ist ein total netter, warmherziger Mensch. Ist Töfte, sagst du. Das ist so. Ja, super. Bin Fan. Also Izzy, super. Es ist echt netter. Und das war auch ein super nettes Interview. Ich fand zwar, dass das Interview ziemlich inhaltsleer war, weil wir haben nichts Neues erfahren, aber das Feedback von unseren lieben Watower-Usern war toppy Interview. Ich so, jo, gut. Macht nichts. Ich meine, das konnte nur inhaltsleer werden, weil ich kann zu PvP ja auch nichts sagen. Was soll ich denn da fragen? Ja. Du hast ja auch beim ach, wie heißt der? Ich vergesse den Namen immer. Vom der Mark? Mark. PC Games Hardware. Ja, klar. Mark Sauter. Mark, ja. Benchmark. Benchmark. Benchmark, ja, das ist aber auch ein Spitzname. Ich werde über meine Witze immer werde ich so fertig gemacht. Aber Benchmark ist super. Ja, so wird er ja genannt von seinen Kollegen. Ich weiß ja. Der hat sich gar nicht so sehr über die Ölkühlung gefreut. Und außerdem hatten wir nicht letztes Mal über die Ölkühlung gesprochen. Kleines Feedback dazu. Ich wusste das ja nicht. Also das Problem mit dem Mark war, also hinterher, das Tower Talk Interview, glaube ich, habe ich 4-mal gehört und konnte immer noch keine Zusammenfassung darüber schreiben, weil ich immer uns nicht zugehört habe. So ungefähr nach 2 Minuten. Wieso? Hä? Wieso? Weil mich das Hardware ist kein Thema, wo ich so voll drauf abfahre. Du hörst dann weißes Rauschen, meinst du? Ich höre dann gar nichts. Ich bin dann mit den Gedanken woanders und dann auf einmal ist das Interview rum. Und ich denke, ach scheiße, was schreibst du denn jetzt für die News? Ja. Super. Aber Ölkühlung war nicht letztes Jahr. Ja gut, nein. Also Ölkühlung wollte er nicht. Aber der Mark. Da holt er da diese Bilder von sich raus, ne? Ich so, what the fuck? Ja. Ja. Warum nicht? Ich habe aber echt gedacht, die wären mit Photoshop. Das fand Marc überhaupt nicht komisch. Ich kann mir das auch so vorstellen, wie du neben dran sitzt. Na, hast du aber ganz schön krass geshoppt, mein Freund. Und er neben dran einfach mal alles einschläft. Und dann habe ich ja sein Pullover hochgehoben, weil ich dachte, er hat da drunter ein T-Shirt an. Hatte er aber nicht. Das war alles irgendwie. Oh mein Gott. Da habt ihr euch beide sehr gefreut, stelle ich mir vor. Nee, das kannst du ja alles hören. Das kannst du dir alles mal eh anhören, seine Reaktion da drauf. Das war noch sehr moderat. Ach ja. Aber es war. Ach, der Marc ist total durchgeknallt. Ich finde ihn total super. Ja, hat er. Deswegen haben wir ihn ja, glaube ich, gekriegt. Ja, ich find mal gut. Warte mal. Ich war ein paar Tage später, war ich in einem brasilianischen Restaurant hier bei uns. Oh, die essen ja so, das nennt sich Rodizio. Das ist so, da kriegst du Fleisch am Spieß, 12 verschiedene Sorten und dann gibt es irgendwie nicht mehr so viel dazu. Das ist für mich natürlich genau das Richtige. Also ich habe ziemlich gelitten an dem Abend, aber ist ja egal. Aber ich habe die ganze Zeit Fotos gemacht von diesem Fleisch an diesen Spießen. Das wird dann so abgesäbelt mit so einem scharfen Messer. Und dann kannst du dir das Stück halt nehmen. Und ich habe die Fotos gemacht und ich habe diese ganzen Fotos dem Marc geschickt und einfach nur dazu geschrieben, und wo warst du? Und seitdem habe ich nie wieder was von ihm gehört. Zweifelt auf der Suche nach dem Restaurant. Ich glaube, vielleicht müssen wir uns für nächstes Jahr einen anderen Interviewpartner holen. Ich habe Oh, keine ja Ahnung. gut. Aber Tilo habe ich ja mittlerweile auch kennengelernt. Sein Chef. Da sitzt du ja an der Quelle Ja, sozusagen. natürlich. Immerhin habe ich jetzt ja Florian Stangl kennengelernt. Und damit ist alles gut eigentlich, meinst du? Ja, das ist ja der Oberchef. Der Oberchef. Das Der. ist der Ober-Oberchef, weil das ist ja der Chefredakteur aller 7 Webseiten. Das ist der, der uns jedes Jahr bestätigt, dass wir als freie Mitarbeiterin für ihn arbeiten. Ha! Warum hast du eben gerade den weiblichen, die weibliche Form gewählt für uns beide? Wieso? Was habe ich gesagt? Dass wir der uns bestätigt, dass wir Mitarbeiterinnen sind. Ja, gut. Ja, gut, passiert halt. Also ich und mein Tontechniker. Ja. Da können wir noch ein bisschen drauf rumreiten, ja. Ja, das heißt, wenn ich dem Florian sage, ich will nix, einen neuen Interviewpartner, dann kriege ich einen. Das ist kein Problem. Das war ein Nerd-Interview mit dem Florian. Als ich das Interview mit ihm geführt habe, ist mir das nicht aufgefallen, weil ich das interessant war. Ich finde, Florian ist ein total interessanter Gesprächspartner. Und da habe ich aber leider unsere Zielgruppe so ein bisschen aus den Augen verloren. Doch wir haben, ich glaube, 42 Minuten über Nerdkram geredet und wir hätten eigentlich schon nach der Frage nach den Praktikanten aufhören können, aber gut. Der Florian ist übrigens nicht durchgeknallt, der ist normal. Redest du noch mit mir? Ich höre nämlich nichts. Keine Ahnung. Jetzt kriege ich wieder Zettelchen geschrieben. Nein, ich höre dich nicht. Hörst du mich denn? Ah, das ist ziemlich schlecht, weil er nickt gar nicht. Nee. Ah. Herrlich. An mir liegt es nicht. Oh, das ist jetzt für euch total bescheuert, weil ihr habt jetzt die mega lange Pause dazwischen, bis Festra das mal wieder geregelt kriegt. Wenn er das wieder hört. Ob er jetzt auch monologisiert? Ach, sieht nicht so aus. Festra guckt gerade panisch. spielt er das wieder. Und das, es ist immer diese alte Geschichte, diese weitwunde Stelle mit dem Tontechniker. Dieser Presseausweis. Ich glaube, alleine deswegen müsste ich das schon mal machen. Das muss ich, glaube ich, dem Florian sagen, damit er die entsprechende Bestätigung ausstellen kann. Nein, das ist jetzt fies. Und jetzt auch gar keine Überraschung mehr, weil Vestra hört sich das dann ja auch alles an hinterher. Ich monologisiere jetzt mal, ich rede jetzt mal mit euch, weil Vesra scheint nichts zu sagen. Wie kann das sein? Doch, ja, da sagt er wieder was. Hallo Vesra. Vesra, sag mal was. Jetzt nicht mehr. Schade, warum war das nur so kurz? So. Ja. Ja. Du wolltest sagen? Herr Fessra versteht nicht so, dass man auch reden muss, ne? Damit man dann auch was hört. Nee, man hört dich nur das mal ganz kurz zwischendurch. Weiter. Das ist total super. Jetzt geht's. Du musst auch reden, Fessra. Ach, super. Das bringt natürlich nichts, wenn du dich jetzt irgendwie so zurücklehnst, ne? Ah, jetzt bin ich wieder live. Ja. Das ist super. Ich habe eben gerade in ungefähr 30 Sekunden so die ganze Zeit nachgeholt. Ich habe das alles irgendwie total schnell danach gehört. Was? Ich habe das jetzt auch alles auf der Aufnahme drauf, dass du so richtig, also so wie du richtig redest, wenn du aufgeregt bist, so richtig schnell und, ne? Ja. Genau so hat sich das angehört. Total super. Cool. Ja, ich habe ja leider meinen tollen Plan verraten. Deinen Plan verraten? Welchen? Ja. Ich hab gesagt, das nächste Mal sage ich dem Florian gleich Bescheid, dass er dir einen Presseausweis ausstellen soll, NN Tontechniker. Ja gut, irre, durchaus. Ja. Nötig. Ist doch gar nicht schlecht. Ja, ich war gerade von Florian am Schwärmen gewesen. Der ist ja auch super. Und der ist normal. Der ist ich normal. Ich glaube, viele würden ihn für sehr trocken halten. Finde ich jetzt aber nicht so. Aber als er schon mir so sagte, sein Tagesgeschäft ist, erstmal die Analyse zu fahren über die ganzen Websites, da hatte er mich schon. Also ich finde sowas ja super. Weil mit Analyse fahren kann man dich ja richtig, ne? Ja. Da stehe ich total drauf. Der kriegt bestimmt auch geile Statistiken und Auswertungen. Bin ich ein bisschen neidisch. Ja. Vielleicht kann er mir ja mal eine faxen. Genau, faxen. Oh. Ja. Faxen. Was denn? Er wollte mir auch mal einen Kaffeesatz faxen. Ich hatte gefragt, ob der irgendwie ein, ich kann in die Zukunft gucken, Device haben, dass sie gerade testen, irgendwo in der PC Games Hardware oder so, ob da irgendwas in der Redaktion rumliegt, ich bräuchte was. Ja. Und da schrieb er zurück, nö, aber er könnte ein bisschen Kaffeesatz faxen. Immerhin. Mach ich, nö, haben wir auch. Danke. Vielleicht ist deren Kaffeesatz aber besser. Also der Kaffee schmeckt schlecht. Das Thema hatten wir auch. Weil Bürokaffee muss ja schlecht schmecken, weißt ja. Warum? Ja, das muss irgendwie so sein, damit der Kaffee zu Hause geiler schmeckt. Und wir haben ja jetzt das Problem, dass wir eine geile Kaffeemaschine haben. Und der Kaffee schmeckt total super. Und das ist so, ganz enttäuschend eigentlich. Und der ist auch heiß, also nicht so lauwarm und so. Und deswegen fand ich das so super, weil auf der Gamescom bin ich ja dann noch mit dem Kaffee trinken gegangen, nach dem Interview mit den G-Plussern oder nach dem Treffen mit den Google-Plussern. Ja. Und da sagte er zu mir, ja, der Kaffee hier schmeckt aber scheiße. Meine ich, nee, das ist in Ordnung. Dein Messenkaffee, ne? Ja, genau, ist halt Messenkaffee. Genau. Ja, Wie war und das dann haben Essen wir dieses natürlich Jahr? verpasst die World of Tanks Babes. Wir sind ja nicht zu der Party hingegangen. Also ich nicht. Ja, ich hätte ja eigentlich gehofft, dass du mir ein paar Fotos machst. Wie denn? Ja, jetzt habe ich nur beschrieben, ne? Na, Fotos habe ich ja sowieso ganz schön abgelost. Ich habe keine Zeit mehr. Ich war ja voll im Stress. Interview führen, Technik irgendwie klar kriegen, gucken, monologisieren und dann soll ich noch Fotos machen? Das geht nicht. Kurze Rückblende auf letztes Jahr, wo Elena sagte, er macht doch halt ein paar Fotos, er macht doch ein paar Fotos. Und ich so, Ja. Aber komm, ich habe Fotos gemacht von den männlichen Messe-Babes. Super. Das ist natürlich genau meine Zielgruppe. Ja, deswegen. Bitteschön. Äußerst zuvorkommend. Ja, immer wieder gerne, kein Problem. Die waren super, die Asus-Jungs. Wollten sich ja auch gleich ausziehen und so, fand ich okay. Ja. War die richtige Einstellung. Richtig. Der klang auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Beide. Die waren auch sehr sympathisch. Und dann wollten sie mich hinterher noch entführen zu ihrem ASO-Stand. Und habe ich gesagt, nee, Jungs, da musste ich ja Nein. zur Linda, hatte ich keine Zeit. Ja. Die ist übrigens auch sehr nett. Das ist ja die Professorin da von der Hochschule Düsseldorf, Game Design. Und die ist auch sehr nett. Aber ich hatte ja wieder keine Zeit, mir die ganzen Indie-Spiele und so anzugucken. Das war alles nichts. So, und dann bin ich ja, irgendwann war ich ja fertig. Und dann gab es ja dieses mega schwere Unwetter. Und anstatt nochmal eine Nacht in Köln zu bleiben, nein, bin ich natürlich nach Hause gefahren. Beschissene Idee. Ganz ehrlich. Was war Mache ich das auch nochmal nie für eine wieder. Geschichte mit Assassin's Creed? Ich weiß es nicht, krieg's nicht mehr Ach, mit dem zusammen. Jan. Ich Mit dem glaube. Plasser. Ich Ja, glaube. das war. Also, Jan gehört eigentlich gar nicht zu dem Guild Wars 2 World Circle in G+, sondern das ist der Freund von Rolf gewesen. Und den hat er irgendwie natürlich mitgeschleppt, wie das so ist. Kumpel war halt mitgekommen. Und dann mit Jan habe ich mich schon vorher unterhalten und meinte, was machst du sowas? Also, und da kam irgendwie, er zockte irgendwie eigentlich nichts. Ist auch drauf, auf der Gamescom, fand ich schon mal gut. Und wenn überhaupt, dann würde ihn nur Playse interessieren. Und dann, wie gesagt, was zockst du denn oder so? Und dann kam mir halt eben zum Thema, dass Assassin's Creed, das schaffe ich auch nicht. Das ist mir einfach alles zu doof und von der Steuerung her und ich komme auch die Wände nicht hoch, aber die Wände runter, das wäre kein Thema. Ja, gut. Soll ich dazu was sagen? Nö. Möchtest du weiterreden, oder? Nö. Ich bin zu dem Thema fertig. Ja, oh gut, ja, deswegen sage ich ja gut. Ja, es waren leider keine Cosplayer da mit Klorollen im Gesicht. Das war ein bisschen schade. Klorollen. Klopapier. Warum Klopapier? War sehr schön. Habe ich etwas vermisst. Aber naja, gut. Wieso Klopapier? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wir hatten doch mal diese Cosplayer gesehen, die sich Klopapier ums Gesicht gewickelt hatten. Das waren die. Ach, du meinst aber nicht die Krankenschwestern, oder? Nee, die waren ja was anderes. Die hatten kein Klopapier im Gesicht. Ja, eben. Die hatten Ja, das Verwendung waren bekommen. andere. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Ich habe keine aktive Erinnerung gerade. Was war das denn jetzt? Egal. Macht nichts. Ja. Ja, und der absolute Knaller war John. Der hat mich überrascht. John Ryan, Writer, mit dem ich dann das Interview geführt habe am zweiten Tag. Und der war auch super nett. Der macht was? Der ist Schreiberling. Schreiberling. Der hat das Nordenstaatgebiet geschrieben. das Menschenstartgebiet zum Teil. Er schreibt die Texte für die NPCs. Ah, super. Ja. Der ist echt total super nett. Total niedlich. Und er wollte Feedback. Er wollte von wem? Von mir. Der wollte Feedback, weil er gesehen hatte, dass ich die Demo gespielt habe. Ja. Und er wollte Feedback. Also echtes, Konstruktives. differenziertes, begründetes Feedback. Und da, bei dem, bin ich meine Sache losgeworden mit den 19 Zeichen. Der Namenslänge Oho, vom Charakter. endlich. Endlich Endlich, hast weil jemand Martin hat das ja gefunden, der nie dir ernst genommen, zugehört. das Thema, dass das so wichtig ist. Und ich habe ihm das aber erzählt, dass das für den Rollenspieler halt total wichtig ist und dass ich das halt so scheiße gefunden hätte damals, dass ich auf 19 Zeichen beschränkt wäre. Und so dachte er, ja, ach so, ihr könnt das nachvollziehen und für die ist das halt kein Problem. Das wollte er mitnehmen. Und jetzt habe ich mir eigentlich was überlegt, was wir total gut machen könnten. Wir könnten mal den Tower Talk zur Adventszeit, könnten wir mal ein paar Lore-Themen ausgraben. Ein paar Nochmal ein paar Lord-Themen. Interviews machen mit Ree, mit John, mit Bobby Stein. Vielleicht kriegen wir auch Jeff Grubb. Ist der denn, der ist sogar nicht mehr dabei? Jeff Grubb? Ja? Doch. Der nicht, hat der nicht, der hat den, der Der hat doch gewechselt. schreibt die ganzen Asura. Mit wem verwechsel ich den gerade? Weiß ich nicht. Egal, okay. Ja gut, Asura, da kann ich natürlich wieder so meine Asura-Kritik, da kann ich meine Asura-Kritik loswerden. Ich mag die ja nicht so sehr. Diese kleinen Ekelpakete. Mich anmeckern. Heil das schneller. Ja, geh nach Hause. Ja, Demo hatte ich ja auch erzählt. Ich habe meinen menschlichen Dieb gespielt, den ich ja auch wirklich spielen will, und der ist schön. Also Hast du das. dich jetzt mehr damit, mehr Bitte was? ob du dich mehr damit angefreundet hast? Weil hattest du nicht gesagt, das spielt sich so wie der Assassin in Aeon? Der war Und ja er super. wäre. Ich habe meine Assassin in Aeon geliebt. Das Einzige, Okay. was ich gehasst habe in Aeon, war die scheiß Grinderei. Rhyne, ja. Ja. Ja, gut. Ja, da hast du mir etwas Großes voraus. Was denn? Habe die Demo ja nicht gespielt. Nee, hast du die mal nicht gespielt? Ich habe die Demo auch nur 20 Minuten gespielt, weil dann musste ich weiter. Next Interview. Nächstes Mal machen wir wieder 3 Tage, ne? Also A ist das sowieso Pressetag viel besser als am Wochenende und B hat am Wochenende auch gar nicht mehr die Business Area auf. Ja. Und Was das wäre geht gar jeden nicht. Sonntag aufs Neue? Nee, Was samstags hat sie wäre. jetzt auch nicht mehr auf. Ach so, auch nicht mehr? Ja, aber gut, Nee, brauchen wir nicht. Ist Wochenende eh zu sagte ich voll. ja. Eh zu voll. Eben zu voll, genau. Und deswegen schlage ich vor, nächstes Mal machen wir von mittwochs bis freitags. Mittwochs bis Freitag. Ja. Ja. Sounds like a plan. Yes. Ja, und das mit Risen 2 war ja total bekloppt, ne? Ugh. Ja, das hattest du gesagt, ja. Ey, was war das denn? Völlig unlocker. Weißt du, früher waren die ja so cool? Nee. Jetzt alles über so einen riesen Presseapparat, Koch, Media, Leute, hört mir auf. Aber ich könnte vielleicht an ein Blizzard-Interview kommen. Ich habe schon eine Idee. Und ein Blizzard-Fetisch. Natürlich. Nein. Warum nicht? Warum nicht? Ich erkläre es dir. Wir haben 2011. 11. Mittlerweile 11. Nächstes Jahr dann 12. 2012. Es gibt keinen Grund, ein Spiel zu hypen, das eine isometrische Kampfansicht hat. Ach Gott, darum geht's doch gar nicht. Jetzt immer Diablo 3. Diablo ist doof. War doof. Bleibt doof. Ich will mit irgendjemand sprechen, der mich versteht. Und der nicht Singleplayer gespielt hat, wie Florian. Ey, was war das denn? Ich war völlig schockiert. Singleplayer. Ja, Diablo 2 Multiplayer, alles super. Aber nein, das ist, war für seine Zeit war das super, aber ich brauche in Diablo 3. Wer will sich denn über Diablo 3 unterhalten? Ja, auch keiner, oder? Du wolltest dich über Diablo. Ich wollte mich 3. über Diablo unterhalten. So in seiner wundervollen Gesamtheit, meinst du? In seiner Gänze, in seinem Impact auf die Gesellschaft. Ach so, oh ja, das war ja auch so ätzend, die waren ja alle so ungewaschen da. Der olfaktorische Impact, der dich da getroffen hat. Der war heftig, ey. Das war so krass. Alle ungewaschen. All gestunken, ja, gut, wie Sau. Und du eine davon. Natürlich, selbstverständlich. Ich laufe ja auch demnächst Amok. Ich mache das dann noch bekannt auf meiner nicht vorhandenen Facebook-Seite. Nee, du musst das in ein beliebiges Forum deiner Wahl schreiben. Mhm. Tonspuren. Tonspuren, genau. Ja. Hoftheater. Der Name Hoftheater. Oh Gott, nee. Ja. Gut. Wollen wir da in Gänze nochmal drauf eingehen? Nein. Nein, das war so schlecht. Möchtest du nicht? Hast du die Entschuldigung mitgekriegt? Natürlich. 9 Sekunden. Ja. Super. Ja, das war schön. Auf jeden Fall. Also, du, ist es bei dir eigentlich so eine Gamescom-exklusive Institution des Nichtwaschens oder bist du durch die Gamescom zum allgemeinen Befürworter des Nichtwaschens geworden? Ja, ich habe immer so Probleme, mich anzupassen, weißt du ja, wenn ich auf der Gamescom bin. Es fängt schon damit an, dass ich immer vor dem Schrank stehe und denke, scheiße, was siehst du an? Seidenbluse vielleicht nicht. Hm. Anzug auch nicht. Hm. Dann wird es schwierig. Und deswegen, um mich da halt eben anzupassen, wasche ich mich dann da nicht. Okay. Mhm. Hat man jetzt nicht gerochen, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war, aber letztes Jahr hat man es nicht gerochen. Nee. Ich habe ja gelogen, ich habe mich ja doch gewaschen. Ach, guck mal eine Schau. Ich benutze ja auch Deo. Ich bin ja Nonkonformist. Ja? Mhm. Das heißt, ich mache ja sowieso das Gegenteil von dem, was die Leute dort machen. Also das heißt, ich habe mich sowieso immer gewaschen. Ja. Ja. Aber auch meine ganzen Interviewpartner waren alle gewaschen. Was? Das steht ja aber im... Ja gut, okay. Das waren ja keine Besucher der Gamescom. Nee, das stimmt. Wisst ihr? Ja. Obwohl, die Google Plusser waren alles Besucher. Wie, die waren auch gewaschen? Mhm. Na gut, aber die waren Google Plus. Das ist vielleicht hier so eine... Ah, ja, das sind so... Ja, das sind die Early Adopters. Auch von Duschen vielleicht. Also, ja, wahrscheinlich, ja. Unglaublich. Ja, einfach unglaublich. Ja, dann bist du auch noch, dann bist du auch noch verheiratet? Ach ja, scheiße, wie bin ich an den eigentlich gekommen? Das geht ja gar nicht. Ach so. Ja. Und den habe ich außerhalb des Internets kennengelernt. Wie ist das denn? Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ja. How dare you? Ja gut, aber das ist ja auch schon 12 Jahre her, meine Güte. Ja. Echt doch. Weißt du eigentlich, dass wir einen neuen Fan haben? Wir haben einen neuen Fan. Einen Fanboy mit Herzchen. Mit Herzchen? Ja, ich denke schon. Sprich Marvin. Mal. Der Roboter. Ja, das war nur, weil Marvin alleine nicht mehr frei war. War er ganz unglücklich drüber. Das schrieb er. Ja. Marvin ist ja Ihr kennt ja alle meinen Lieblingsadministrator, von dem erzähle ich ja manchmal. Von dem Ja. tweete ich mehr. Und der hat ja Minions, mittlerweile ist er nicht mehr alleine. Und Minion. Marvin ist einer davon. Marvin. Minion Ja, Marvin. ich nenne ihn Marvin. Das passt so herrlich zu ihm. Er ist meistens deprimiert. Und er ist auch sehr unglücklich, wenn die Rechner nicht so wollen wie er. Wer nicht? Ja, aber er ist halt Administrator. Das macht mich dann nervös. Gut, mein Lieblingsadmin, der schreit die denn an und tritt da vielleicht manchmal gegen oder so. Also der droht mit Gewalt und Marvin ist halt unglücklich. Ich habe mich mit dem Bordcomputer unterhalten und das hat er gesagt, er hat sich umgebracht. Ja. Ja, genauso ähnlich ist das bei ihm auch. Super. Jedenfalls total super. Und ich habe ihm immer die ganze Zeit zugequatscht mit Guild Wars und so. Und jetzt hat er angefangen, Guild Wars zu spielen. Fesra, er ist total hin und weg. Das ist total süß. Er findet das tut so schön. Zu Ein Recht. wie alt, 5 Jahre, 6 Jahre altes Spiel. Ah, super. Da siehst du mal, wie großartig das ist. Das ist absolut großartig. Wenn ich mir anderweitige 6 Jahre alte Spiele angucke, wird's Ja. eng. Ich sag nur, Daniel. Super. Hat's drauf. Der hat's mal richtig drauf, ja. Hat's mal richtig. Daniel will uns ja eine geile Wüstenlandschaft machen in Guild Wars 2. Hat er gesagt? Hat er Ja, versprochen? sagt er, hat er voll Bock drauf. Aber so richtig geil. Aber so. Also Daniel sagt das dann anders, aber im Kern meint er das. Ein Kern meiner. Ja, wobei ich ja sagen muss, dass die. Es gibt ja eine wirklich, wirklich großartige Wüstenlandschaft in Guild Wars. Das ist die, wenn du ganz runter gehst in Elonar. Nicht in Elonar, Elonar Spitze. Runter raus. Ne? Also Kristallwüste, nee, wie heißt, ach, keine Ahnung. Ich hatte Ja. das schon so ewig nicht mehr. Aber das ist so richtig schön, dieses sehr, sehr tiefe Orange des Sandes und das Blaue des Himmels, wo dann dann später anfing, diese Statue emporzuscheinen. Das ist Ach so. großartig. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Und unten links. Unten links. Genau. Aber Daniel will irgendwie richtig Wüste machen. Das war irgendwie alles so nichts für ihn. Bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Der hat 96 Artists unter sich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so groß ist, das Art Department. Ja, gut. Also kann ich mir schon vorstellen, weil es ist ja auch ein Haufen an Artwork, was du da brauchst. Ja, Also klar. jetzt mal neben den NPCs und den ganzen Charakterklassen, die du ja auch durchdesignen musst, dann halt noch die Landschaft und so. Wenn du überlegst, so die ganzen Pflanzen, die ja alle designt werden müssen, der ganze Kram, ist das schon nicht ohne. Ja. Ja, nächstes Mal müssen wir über solchen tollen, wegweisenden Spiele wie World of Tanks ganz dringend berichten. An mir ist das ja völlig vorbeigegangen, das Game. World of Tanks, an mir auch. Ich warte auf den November. Was gibt's dann? Assassin's Creed Revelations. Oh, ja. Oh, ich Ellie. weiß gar nicht, was los ist. Gestern, ich habe mich so hetzen lassen beim Sport. Oh. Wenn die Ellie irgendwann Zwei nichts mehr Stunden durch sagt. den Regen joggen, ey. Das war nicht Ja. so. Jetzt bin ich kaputt. Immer noch. Man nichts mehr sagt, liegt sie eingeschlafen mit dem Kopf auf der Tastatur. Ja, wahrscheinlich. Nur noch ein sonores Brummen. Genau. Naja, so schlimm ist es nicht. Ich habe letztens. Hast du Drive Angry gesehen? Nicht großartig. Ist einer der trashigsten Filme, die ich seit langem mal wieder gesehen habe. Und ist einfach nur lustig. Ich habe gelacht. Ja. Muss so. Ah, bei dir weiß ich nicht. Guck ihn mal. Ist lustig. Magst du Nicolas Cage? Nee, überhaupt Nee, nicht. nee. Dann gucke ich nicht. Gut. Nicolas Cage finde ich total doof. Das ist so ein Schleimbolzen, finde ich. Okay. Deswegen will ich ihn auch nicht in irgendwelchen Filmen sehen, die mir sonst vielleicht zusagen würden, weil er macht den ganzen Film kaputt. Da habe ich jetzt letztens auch wieder irgendwas gehört, da haben die das auch gesagt. Die haben gesagt, Nicolas Cage, ich finde den jetzt Richtig nicht. so. Der ist auch echt blöd. Ja, also ich fand den jetzt nicht. Also er ruiniert für mich keinen Film. Wie es andere tun. Uwe Zum Boll. Beispiel? Der Uwe Boll, der muss noch nicht mal mitspielen, ne? Der ist ja Gott, jetzt sind wir wieder Regisseur. bei Uwe Boll. Jetzt sind Ja, wir so ja. abgefrühstückt. Es ist egal. Nee, aber an Schauspielern, da musste ich letztens meine Meinung sogar revidieren. Ich konnte ja Leonardo DiCaprio auf den Tod nicht ausstehen. Kann ich eigentlich immer noch nicht, aber in Inception war er gut. Der Unterschied zwischen Uwe Boll und Leonardo DiCaprio ist, dass Leo schauspielern kann. Das will ich jetzt so nicht unterschreiben. Doch, das kann man Na, sagen. na. Ich habe den ja schon in vielen Filmen gesehen, das kann man echt sagen. Ding ja. Zu meinem Leidwesen. Was? Catch Me If You Can, fand ich schrecklich. The Beach. Ja. Schrecklicher. Eine Kaskade der Horror. Inszenierung. Aber in Catch Inception Me If war You er. Can fand ich im Plot schon doof. Ja, Die The Beach Storyline ist auch. halt. Ja, The Beach auch. Titanic, genauso. Ja, Tito. Ja, und dann sollst Aber du. Titanic habe ich dieses Celine Dion-Problem. The Boah, wenn ich das Schnee Lied höre, vor. dann werde ich so aggro. The Schnee vor, wherever you are. Ja. Wieso alle? Da werde ich so aggro, wenn ich das höre. Das kann ich überhaupt nicht haben. Damit habe ich nur Das geht wiederum gar kein nicht. Problem. Nee. Das geht gar nicht. Mit der Celine. Nee, mit der Celine. Nee. Ihr werdet keine Freunde mehr, sagst du? Ist durch. Ist Ist vorbei. rum. Ist rum. Rum. Genau. Ich habe ja letztens Silent Hill gekauft. Muss ich noch angucken. Also den kenne ich, Ja. aber der ist super. Was habe ich denn? Apropos ein bisschen trashig. Ja. Priest habe ich ja vor einiger Zeit geguckt. Ich finde den Film total super. Obwohl ich zugeben muss, dass die Storyline vorhersehbar ist und so weiter und so fort. Aber ich stehe auf den Film. Ich habe den jetzt schon dreimal geguckt und ich finde ihn total super. Mein Mann immer Priest. so. Ja, Priest. Wie der Priester. Priester. Wie der Mit wem? Priester und der ist mit, oh Gott, wie heißt er noch? Paul Bettany. Ah, Paul Bettany ist natürlich auch super. Ja, eben. Bin totaler Fan von Paul Bettany schon die ganze Zeit. Und ja, also wie gesagt, Priest, die Storyline vorhersehbar, alles vorhersehbar, aber ich mag den Film. Dann, das schreibe ich mir gerade mal auf. Ja. So. The Paul. The Paule. Paulemann. Der Paul hat auch mal so eine schöne Komödie gespielt mit Kirsten Dunst namens Wimbledon. Ja, die mag ich nicht. Romantische Komödie, die ist ganz, ganz niedlich. Also für die Frauen unter euch, ihr Lieben, ne? Und die Männer, die heimlich romantische Komödien hören, gucken. Ja, ich mag die Kirsten nicht. So, aber in dem Film ist sie ganz okay, nicht so verkniffen wie sonst, wie bei Spider-Man. Da war sie ja noch nicht mal verkniffen. Sondern? Da war sie ja einfach nur schlecht. Aber fürs Paulchen kannst du das ruhig mal gucken. Für Paulmann. Ja, habe ich mir schon, ich habe es mir jetzt notiert. Ich habe ein neues Notizprogramm. Das habe ich jetzt schnell mal Ja. meine Notiz reingeworfen. Das wird jetzt sogar auf alle meine anderen Geräte auch mit drauf gesynkt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Die Automation hält Einzug im Hause Sonnenwind. Ja, ich merke das schon. Ja, schön. Wunderbar, würde ich sagen. Großartend. Ja. Ich will jetzt wieder Gamescom. Es hat so einen Spaß gemacht. Das vergeht. Dass das Spaß macht? ja. Warum? Das ist es jedes Mal, oder? Dass das Spaß macht? Ja, dass es Spaß macht und dass du dann aber auch wieder froh bist, dass es rum ist. Nö, hatte ich dieses Mal irgendwie gesagt gar nicht. Es können, liegt es, entweder liegt es daran, dass du nicht am Wochenende warst, oder dass Fässerlein nicht dabei war. Damit können die Hörer jetzt gar nichts anfangen. Ja. Ich glaube, es war, dass es nicht am Wochenende war. Sagst du das jetzt nur wegen mir? Oh. Oh. Das war ein Hoffnung. Es Am Ende. geht schon wieder los. Nein, nein, du hast nicht richtig hingehört. Ich habe hoffnungsvoll die Stimme am Ende gehoben. Ach so, Nicht humorvoll. vorwurfsvoll gesenkt, sondern Nee. hoffnungsvoll erhoben. War das Ja, jetzt dann wegen mir? nochmal. Okay, take War das two. jetzt wegen mir? Ja, richtig, Vesra. Juhu! Genau. Ja. Phonetik ist schon super. Deinetwegen, ne? Meine Talben. Ja. Wollen wir nochmal Take 3 mit meinetwegen statt wegen mir? Nein. Ja. Ja, gut. War das jetzt meinetwegen? Ja, Vesra, richtig. Es war deinetwegen. Klangvoll authentisch, fand ich. Ja, fand ich jetzt auch. Es Super. klang super. Ja. Ja, ich Ja. über. Ich glaube, wir können jetzt immer schlechten Kaffee bei Computec trinken. Ich meine, wir sind da ja freie Mitarbeiter. Ja, ist ja auch nicht so weit weg von meiner Wenigkeit. Ne, wir sind ja da in Nürnberg. Ja, richtig, in Ist Fürth. ja, näher an mir als an dir. Ja. Ja. Ja, die sind, glaube ich, irgendwie 5 Stunden oder so von mir entfernt. Ja, Jedenfalls bei mir nur unfassbar drei, weit. glaube ich. Unfassbar weit. Ja. Na, Ja, ich aber meinte auf der für einen schlechten Messe. Kaffee lohnt sich's. Ja, klar. Hey, Kannst du mal ein hallo? bisschen deine Mittagspause extensieren, ja? Und mal Ja. schnell auf Ja, den Kaffee genau. vorbeifahren. Jetzt mal schnell auf dem Kopf vorbei, genau. Nö, top Idee. Nee, ich meinte auf der Gamescom. Ach so. Ja, ich bin ja da noch nicht intrudiert. Nee, ja, du, aber den Stand kennst ja. Oh. Hallo, liebe Mitarbeiter, ich kenne euren Stand. Nein, aber ich sagte, weißt du, wovon ich rede? Kannst du dir das vorstellen? Der stand hier genau das gleiche, da wo der letzte Mal auch stand. Ja, Den Stand klar. kennst du ja. Da haben wir schon den Markt das letzte Mal gesucht. Ja, genau. Genau. Da hatten wir mit dem freundlichen Herrn, der uns dann gefragt hat, ob wir nicht kurz warten möchten, uns Genau. unterhalten. Richtig. So. Und da hat es ein Sofa, kann man gut sitzen. Aber zu essen gibt es halt nur diese Gummizeug. Ja gut, ich meine, du kannst dir ja ein paar Sojasprossen und ausgehöhlte Paprikaschoten mitbringen. Ja, das ist eine tolle Idee. Das esse ich den Marc vor. Der freut sich da. Ja, Ja. ich bringe das Rumpsteak mit. Ja, nee. Wie nee. Tofu. Tofu. Nein, kein Tofu, sicher kein Tofu. Ach doch, bestimmt. Da steht Marc Solange drauf. ich dich begleite, kommt mir kein Tofu in die Nähe. Ja, dir. Ja. Richtig. Deswegen Rumsteak. Der Marc nennt übrigens seine Freunde sein Weibchen. Ja. Ja, warum auch nicht? Tja. Dann sich Fand dir ich doch, jetzt nicht so. da haben dich, sich dir doch wahrscheinlich so die Fußnägel langsam aber sicher nach oben gerollt, jedes Mal, Nee, wenn ich das. hörte mir das so an und dachte, kommentierst du das jetzt? Und dann dachte ich, ach nee, lass mal. Weißt du, irgendwann, jetzt kann ich mal wieder aufs Alter rumreiten, irgendwann entspannt man mehr. Man wird so mehr so lässig. Ja, lass den Kleinen mal reden. Denn ich habe festgestellt, Marc könnte mein Sohn sein, altersmäßig. Da, da, da. Genau, tada! Ja gut, aber ich kenne Frauen, die das wirklich von sich aus gutheißen. Ja, die haben aber noch nichts von Emanzipation gehört, oder? Ja, aber da wir ja alle bekanntermaßen gegen die Emanzipation sind. Ach, sind wir ja. Ja. Wer Also, jetzt genau? Emanzipation ist schlecht. Ist das Übel der Welt. Weil wir wollen Ich ja dachte, das wäre gleich. der Sündenfall. Nee, das Ach ist nee. mittlerweile die Emanzipation. Wir wollen ja Gleichstellung. Wir wollen ja Ja. Gleichberechtigung. Das ist ja das, was Ja, wir wollen. ja, Wir ja, wollen keine ja, ja. Emanzipation. Ah ja. Und? Oh, ich höre dich schon wieder nicht, Fessra. Das ist unfassbar. Was machst du Ja, da ich weiß, ich eigentlich? löse gerade. Ja, jetzt geht's. Was machst du da eigentlich, dass das nicht funktioniert? Das mach nicht ich. Das machst nicht du. Das ist mein Gerät. Ach, das Mein schon neues. wieder. Ja, das neue Gerät. Ich weiß aber nicht, ob es an dem Programm liegt, dass das Ganze aufnimmt oder ob das an dem Treiber liegt, der eigentlich nicht für das Gerät konzipiert ist, weil die Firma nicht nachkommt mit dem Treiber. Ach du Schande. Mindest jetzt schon mal, Tada! ich habe jetzt zumindest schon mal rausgefunden, was die eigentliche Problematik ist und könnte mich im Anschluss an diese wunderbare Folge mich darum kümmern, dass es nicht nochmal auftritt. Ja gut, dann ist aber auch rum, ne? Erstmal, ja. Erstmal ja, genau. Nee, was wollte ich sagen? Aber auch im Zuge der Gleichberechtigung finde ich Weibchen jetzt nicht so toll. Ja, gut, darum geht es ja nicht. Also da geht es ja tatsächlich um die Unterwerfung unter den Mann in gewissen, ne, nach außen hin. Ne? Das soll, da ist der Wille des Menschen sein Himmelreich, das ist vollkommen in Ordnung. Aber da geht es ja, es geht ja um bei der Emanzipation nicht um die Gleichberechtigung der Frau, sondern über die Überhöhung Ich der wollte Frau. mit dir nicht über die Emanzipation diskutieren und Gleichberechtigung. Ich wollte über Weibchen reden. Ja, Und das Weibchen andere ist. diskutiere ich nicht. Hey, mein Gott, wenn Frau das A toleriert und B vielleicht sogar gutheißt, warum nicht? So. Das konnte ich ja noch nicht eruieren. Siehste. Meinst du, da muss ich mal investigativ hinterher? Ja, würde ich mal nachfragen. Ja. Anrufen. Auf Stalken. jeden Fall anrufen, ja. Bei Mindestens. ihm. Bei ihr. Bei Ja, ihr. natürlich. Ja, ihn fragen, ob sie das gut findet. Das ist aber auch. Nee, das ist ja, das kann ja nichts werden. Das ist ja so Bildjournalismus. Oder RTL. Oder RTL, ja. Ja, also falls er mit der nächstes Jahr noch zusammen Ist, weiß man ja nicht, ne? Je nachdem, was sie für eine Meinung von der Treppe hat. Ist aber gefährlich, weißt du, ne? Ja, das ist Mit genauso dem in Trinken. Spuckrichtung meines Gerätes. Ja, das ist doch eh hin. Ist ja eh hin. Nein, es ist nicht hin. Es funktioniert ja hervorragend. Nur Ja, nicht immer. manchmal. Durchgängig. Wenn's Bock hat. Ja, ist recht. Ja, gut. Das können wir alles nächstes Jahr nachforschen. Das sollten wir auf jeden Fall unbedingt untersuchen. Brennende Fragen, ja. Ungeklärte Fälle. Abschaltimpuls ungelöst. Genau. Ah. Genau. Sollten wir da Möchtest eine du noch was Sondersendung sagen? dazu machen? Sollten wir da mal eine Sondersendung dazu machen? Wenn das Thema was hergibt, aber ich weiß ja nicht, ob Marc noch mit mir redet. Nach diesen Fleischbildern. Den Fleischbildern. Ja, aber wenn er doch so ein Fleischfan ist. Ja, deswegen. Ich finde das eigentlich nett. Vielleicht redet er mit mir. Ja, das kann sehr gut sein. Ich lege mich so lange in die Muschel, ihr könnt ja reden. Du Du warst doch musst ja dieses noch Mal. mal nacharbeiten. Wieso muss ich nochmal nacharbeiten? Du ja dieses Mal nicht dabei warst. So, Das ist super. Oh, dann lege ich mich in die Muschel mit irgendwelchen Leuten und trinke schlechten Kaffee und du musst Interviews machen. Das finde ich gut. Das ist eine tolle Idee. Finde ich richtig gut. aber ich bin nur der Tontechniker. No. Ja, das ist richtig. Ich bin doch nur dein Männchen. Gottes Willen, ja. Und mache auf Zuruf selbiges. So schnipsen. Ja, genau. Leckerli, komm, Leckerli, komm, Ja, Leckerli. komm, hier ist eine Karotte. Bleib ich unten, das kannst du vergessen. Ja, du hast ja total gefehlt, tontechnikermäßig, aber total abgelost, haben mir ja die Waterhauser-User bescheinigt. Aber nicht zufrieden mit der Tonqualität. Ja. Ich kann ja sagen, das wäre ja Absicht gewesen, damit du vermisst wirst. Es muss ja auch irgendwie offenbar werden, dass du nicht dabei warst. War das meinetwegen? Und ansonsten muss ich ja sagen, dass ich mich eigentlich noch entschuldigen möchte für das schlechte Interview mit Martin. Ich weiß nicht, in dem Moment fand ich es gar nicht so schlecht. Aber als ich hinterher gehört habe, ich dachte, ey, ich war geistig total abwesend. Wahrscheinlich war ich so begeistert, weil der Martin da war und seine schöne Stimme war auch da. Und ich nicht. Ach ja, scheiße, jetzt wo du es sagst. Hätte ich ja voll über den herfallen können. Chance gehabt, nicht genutzt. Verdammte Axt. Ist mir noch nicht mal eingefallen. Ist er? Der? Sagt mir das denn jetzt? Das, was ich schon immer sagte. Messmer fangen nichts mit Scharkriegern an. Gut. Interspeziell ist das vielleicht auch nicht so unbedingt der Renner. Bitte was? Interspeziell ist das ja auch nicht so vielleicht unbedingt der Renner. Nee. Ja, hat man schon Martin bei ist halt Quen Martin, mit den ihrem finde Char-Heini ich, gesehen. da finde ich nur die Stimme schön. Sag das jetzt zum zigsten Mal. Ja, Ich aber meine, vielleicht sonst ist hast er du ein dich. netter Typ, ne? Ich meine, das wollen wir ist mal was anderes. Aber vielleicht hat er dich einfach nur sirenenhaft eingelullt. Das heißt, meine Anwesenheit war nicht als Gegenpol der dich zurück in die Sanität gerufen hat. Also wenn ich ihm das sage, ne, dann guckt er mich wieder an wie ein Auto und verzweifelt, weil er mit meinem Elli-mäßigen Verhalten nicht klarkommt. Ja, dich verstehe er ja gar nicht. Wenn du ihm eine Frage stellst, versteht er die nicht. Ja. Wessen Ernst? Was möchtest denn? So, sagte hier maximale Aufnahmegröße ist erreicht, alles super. Hm? Aber sagt jetzt auch, nee, Aufnahme hast du keine. Ich gucke gerade sparsam. Ja, du guckst gerade. Also ich nehme zumindest jetzt die. Die Leute sind es gewohnt, dass du alleine redest. Und siehst du mal von dem Standpunkt aus, ich mache dann auch, dass du in der Mitte bist und nicht nur rechts. Ich verzweifle jetzt gerade. Nee, du musst nicht verzweifeln. Vielleicht. Wir machen jetzt auf Stopp fest, Ra. Nee, warte mal. Lass mal laufen, ne? Lass mal laufen, vielleicht ist ja alles gut. Und wenn Keine. das nicht Warum? gut Why? ist, dann habe ich eine Stunde monologisiert. Aber auch nicht richtig. Und das hört sich total beknackt an. Ja, doch, du hast schon monologisiert. Auch richtig. Nur halt, ja. Ja. Wäre doof. Das wäre doof, ja. Hab ich schön gesagt, oder? Was bist du eigentlich für ein Tontechniker? Nein. Oh mein Gott. Der noch nicht mal seinen eigenen Ton aufnimmt. Ja, der Witz ist, er findet die Datei nicht. Warum findest du die Datei nicht? Was ist das für ein Programm? Oh mein Gott. Mach doch oldschool. Lief doch. Ja, ich habe das genauso gemacht wie sonst auch. Ja. Und jetzt sagt er mir, nö, finde ich nicht. Finde ich nicht. Die Datei kann nicht gefunden werden. Die gibt es gar nicht. Nee, die ist nicht existent. Ah. So quasi von der Sache her. Ah, das ist schlecht. Das Tolle ist, ich habe in der kompletten Projektdatei sind alle Marker drin, die du gesagt hast. Oh, das ist ja toll. Ja. Aber die Aufnahmedatei ist nicht da. Die Aufnahmedatei ist nicht da. Das ist auch bedauerlich dann. Tja, gut. Ja, wir haben deine Aufnahme. Ja, aber die hauen wir ja nicht raus. Das geht ja nicht. Wir können die letzten 3 Minuten jetzt machen. Ja, wir machen aber eben noch eine schnelle Zusammenfassung, würde ich vorschlagen, wenn du denn jetzt wirklich aufnimmst. Ich nehme jetzt akut wirklich auf. Findet man die Datei dann auch hinterher wieder? Ich meine, Warte. erst Sei mal doch nicht gucken. so gemein. Nein, ich bin Als wäre das Absicht. pragmatisch. Ich wollte es jetzt einfach nur mal wissen. Ja, tut man. Gut. Dann machen wir jetzt eben schnell eine Zusammenfassung. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls. wir machen jetzt mal eben schnell 3 Minuten, weil wir haben eine Stunde Wir lang haben schon mit drei euch Minuten. geredet. Wir haben die Gamescom, sind wir durchgegangen, rauf und runter, alles super, schlechter Kaffee besprochen, Fotos von halbnackten Männern, Mail, Messe-Babes, alles durch. Gerüche. Was? Gerüche ungewaschene Menschen. Gerüche ungewaschener Leute. Also wir haben alles komplett durchgemacht. Leider könnt ihr es nicht hören, weil Fesras Gerät es nicht aufnehmen wollte. Nein, das Gerät, das andere Gerät. Das andere. Das andere. Ja. Das eine Gerät hat die ganze Zeit Gemucken gemacht, das war das, was ich gesagt habe. Ja. Ne? Mit so schnell und so. Ja, Und das Aufnahme, also die Aufnahmesoftware hat mir jetzt einen Streich gespielt und sagte, nö, pass mal auf, maximale Aufnahmegrenze ist erreicht. Ja. Mach mal Feierabend, oder? Und dann sage ich, ja gut, dann mach halt Feierabend, das ist mir egal, weil solange du die Datei speicherst, ist alles super. Mhm. Sagt er, nö. Aber das haben wir aber vorsichtshalber nicht gemacht. Ja, warum sollte man eine Datei speichern? Ja. Die man ja verwenden möchte. Ja. Ist ja vollkommener Unsinn. Ja. Ich kann ja jetzt noch nicht mal mehr ranten. Nee, kann nichts. Also wir können zusammenfassend sagen, Gamescom fand ich super, außer das ohne Fest war, das war doof. Möchte jetzt wieder Gamescom haben und werde demnächst nur noch schlechten Kaffee am Computec-Stand trinken. Mit oder ohne Mark? Benchmark. Der sich ja nicht mehr meldet, weil du ihm Bilder von Fleisch geschickt hast. Das müsste man kurz noch erwähnen. Fleisch, ja, genau. Ach ja, und ich werde mich zukünftig hoffentlich nicht mehr von Martin Gerstein derartig verwirren lassen. Weil wir jetzt herausgefunden haben, dass das ja eigentlich nicht an, dass das dank mir immer nur ist. Ja. Deswegen. Dass du nicht komplett in seine Stimme sozusagen versinkst. Richtig. Ja. Ja, genau. Ich werde jetzt eigentlich auch sämtliche Martin-Interviews so zusammenschneiden, dass ich dann eine durchgehende Martin-Spur habe. Und die höre ich dann immer. Im Loop. Ja, das machst du ja jetzt schon, hast du gesagt. Ja, aber ich habe jetzt immer mehr. Ja. Total schön. Das Gesicht dazu ist großartig. Ja, es ist absolut sensationell. Ach, jetzt Lieben. Bist du wieder böse auf mich. Ich bin so enttäuscht. Eine Stunde. Aber die Leute freuen sich, wenn wir kurze Abschaltimpulse machen. Von der Seite, das muss man positiv sehen. Weil das hat der Florian auch gesagt. Weißt du, die machen alles, was ihre Leser wollen. Also die machen genau das Gegenteil von dem, was wir machen. Die sind zu lang. Was denn? Die Leute wollen bei uns ja kürzer. Die wollen kürzer, genau. Ja, aber ich wollte gerade sagen, aber... Als Chefredakteur online macht er quasi alles das, was seine Leser wollen. Und die wollen auch immer kürzer. Ja. Und er macht das dann. Und wir sind ja genau das Gegenteil von dem, was er macht. Also wir machen ja nicht das, was die Hörer wollen. Außer heute. Das ist bei uns ja Konzept. Ja gut, heute war das dann Zufall. Bei uns ist Zufall, weil es uns gerade ins Konzept gepasst hat. Sozusagen. Ja. Du kommst schon wieder total verzerrt rüber. Benutzt du irgendwie dein Internetplagiat? Nee, ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Die rekordigen Geister haben sich heute gegen mich verschworen. Das Technical Setting ist nicht gut. Nein, das ist irgendwie nicht gut. Nee. Ich weiß nicht, warum. So, ihr Lieben. Gamescom super. Nächstes Jahr seid ihr denn auch da, ne? Zum Hörertreffen. Da sind wir alle zusammen. Machen wir ein Hörertreffen? Da sind wir da alle zusammen. Genau. Okay, ihr Lieben, in diesem Sinne, bis nächstes Jahr. Genau. Viel Freude, gesegneten Heimweg. Kommt gut nach Hause, fahrt vorsichtig und. Ich drücke jetzt auf Stopp. Gamescom. Ja. Na gut, dann drück halt auf Stopp. Ich wollte noch sagen, dass der AI dieses Jahr von der Gamescom recht kurz war. Ja, ich habe keine Zeit. Ich hätte mir länger gewünscht. 6 Folgen Tower Talk. Egal, man muss wissen, wo die Prioritäten sind. Was? Da muss man wissen, wo die Prioritäten sind. Achso. Na gut. Ja, Prioritäten, ja. Ich hätte mir ja schon vorher so viele Interviews ans Land gezogen. Ja, da darfst du nicht so viele Interviews an Land ziehen. Es artet ja neuen Arbeit aus. Ja, ist halt so. Komm halt jetzt mittlerweile von alleine. Finde ich gut. Müssen wir anbauen. Ja. Müssen wir uns auch ein paar Minions... Das verstehe ich jetzt nicht mehr. Immer jetzt auf Stopp. Also, tschüss ihr Lieben. Tschüss.